بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, dass niemand gibt, der mit Recht angebetet wird außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Ich danke Allah azza wa jalla, dass er uns hier versammelt hat in einem seiner schönen Häuser, dass wir ihn erwähnen und ihm gedenken dürfen und seine Religion lernen dürfen. Und ich sage zu meinen Brüdern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah werden wir jetzt über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar werden wir inshallah darüber sprechen, über den Iman. Über den Iman, wie man den stark macht. Und wann er schwach ist. Wann merkt das der Muslim, dass der Iman von einem Muslim schwach geworden ist? Und steigt der Iman überhaupt? Und sinkt der Iman? Das sind alles eine wichtige Fragen, die um das Thema Iman, wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam. Und inshallah werden wir ja über dieses Thema sprechen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn der Muslim und der Gläubige sollte immer auf der Hut sein und immer seinen Iman kontrollieren und checken. Und wenn man so will, yani, dass man sagt, wie man beim Fahrzeug ein Servicebuch hat und immer wieder sein Auto kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, der Ölstand, so muss man das auch, so muss der Gläubige das mit seinem Iman machen. Und wenn wir da darauf schauen, wie die Sahaba radiallahu anhum, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf Acht genommen haben, wie die darauf aufgepasst haben, auf ihren Iman, wie die den Propheten immer gefragt haben, wie die immer an Ermahnungskreisen teilgenommen haben, um ihren Iman zu stärken, was sie für Taten gemacht haben. Und das machen wir inshallah auch deutlich an einigen Sahaba und an einigen Taten von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sie versucht haben, ihren Iman aufrecht zu halten und ihren Iman zu stärken. Und wie ihr alle wisst von unserer Aqidah, dass wir daran glauben, dass der Iman sinkt mit Sünden, wenn man Sünden begeht oder keine Pflichten macht, und dass der Iman stärker wird, wenn man gute Taten macht. Und dass wir fest daran glauben, dass der Iman steigt und sinkt. Und dafür haben wir natürlich viele Beweise von Koran und Sunnah. Und Allah sagt zum Beispiel im Koran, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Und die Gläubigen, yani ihre Iman wird stärker. Und es gibt eine viele, viele Beweise im Koran, die das deutlich machen. Und es gibt natürlich eine Sekte, die es schon sehr, sehr, sehr lange gibt, Al-Murji'ah. Und die sagen, dass der Iman immer gleich ist. Der Iman sinkt nicht und steigt nicht, wird nicht stärker und nicht schwächer. Und die sagen, dass der Iman, der Glaube von uns, von einem von uns, und der Iman von Abu Bakr und von Muhammad s.a.w. und von Jibril gleich ist. Egal was du machst. Egal was du machst für Sünden, egal was du machst für Taten, dein Iman ist immer gleich. Und es ist kein Unterschied zwischen uns und den Propheten und den Gefährten etc. Und das ist natürlich ein Irrweg und keiner von den Sahaba hat an diese Sache geglaubt, sondern die glaubten alle, so wie es auch Allah sehr, sehr oft im Koran klar gemacht hat, dass der Iman stärker wird mit guten Taten und sinkt mit oder durch Sünden. Und wenn wir sehen, die Taten von den Sahaba radiallahu anhum, zum Beispiel Abu Bakr radiallahu anhu, der beste Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der beste Mensch nach allen Propheten und Gesandten, was er für Taten gemacht hat, als einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, und der Hadith ist auch überliefert bei Bukhari Muslim, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte einmal, wer hat von euch heute gefastet? Sagte Abu Bakr, ich, ja Rasulullah, ich, o Gesandte Allahs. Wer hat von euch heute einen Armen gespeist? Er sagte, ich, ja Rasulullah, der gleiche Mann wie der Abu Bakr. Wer hat heute von euch, wer ist heute mit euch, heute mit einem Leichenzug mitgegangen? Sagte der Abu Bakr, ich, ja Rasulullah. Sagte, wer hat heute einen Kranken besucht? Der Abu Bakr sagte, ich, ja Rasulullah. Der Prophet sagte, wenn diese vier Eigenschaften sich bei einem Mann an einem Tag, yani, zusammenkommen, so ist derjenige im Paradies. Und guckt, yani, der wusste, der ist der beste Freund vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. In der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit und im Islam. Und er wusste seine Stellung und er hat die frohe Botschaft bekommen, dass er im Paradies ist. Er hat die frohe Botschaft bekommen, das Ticket schon in der Hand gehabt. Nicht von Muhammad, sondern von Allah Azza wa Jalla. aber trotzdem schaut, was er für Taten gemacht hat. Die haben sich nicht dann zurückgelehnt und khalas, ich bin der Freund vom Prophet, ich habe das Ticket schon. Die haben gearbeitet und geschuftet, um ihren Iman zu steigen, Iman stärker zu machen. Was hat er noch gemacht zum Beispiel? Radiallahu anhu Abu Bakr, als der Prophet gestorben ist und Abu Bakr radiallahu anhu ist dann der Khalifa geworden von den Muslimen. Was hat er gemacht? Er ging jeden Morgen nach dem Fajr-Gebet zu einem Haus von einer alten, blinden, kranken Frau. Und Umar radiallahu anhu hat sich gewundert, hat gedacht, Subhanallah, der ist jetzt der Führer der Muslime, der Präsident. Der hat alles in seiner Hand, was macht er? Dann ist er einmal hinterhergegangen und hat gewartet, bis er wieder rausging. Und dann ging er rein in das Haus und fand vor eine alte, blinde, kranke Frau. Und er fragte sie, wer ist dieser Mann, der hier immer zu dir hinkommt? Was sagte die Frau? Sie sagte, ich kenne den nicht. Die wusste nicht, dass das der Präsident ist. Der beste Gefährte der beste Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die wusste das gar nicht. Ich kenne den Mann nicht, aber der kommt jeden Tag hier hin. Was macht er? Er putzt unser Haus, er kehrt, der Präsident, der Führer der Gläubigen, Amir al-Mu'minin, er kehrt das Haus von uns, er kocht für uns, er wäscht unsere Wäsche. Er wäscht unsere Wäsche und erledigt unsere Sachen. Dann hat Umar radiallahu anhu geweint und hat gesagt, oh Abu Bakr, du hast es schwer gemacht. Du hast es schwer gemacht für jeden, der nach dir kommt. Er war ja nie, er hatte die frohe Botschaft in seiner Hand, aber er hat sich nicht zurückgelehnt. Er hat gekämpft für seinen Iman. Er ging als Führer der Gläubigen, als Präsident, Minister, alles war er. Kriege, Kriegsherr, General, alles war er. Und was macht er? Er geht in ein Haus von einer alten Frau und putzt und kehrt und kocht für sie, um seinen Iman zu stärken, um die Zufriedenheit Allahs zu bekommen. Einmal kam der in einen Garten, Abu Bakr radiallahu anhu, der kam einmal in einen Garten und sah einen Vogel. Der sah, wie ein Vogel kam und ist dann wieder weggeflogen. Und er hat sich daran erinnert, dass die Tiere am Tag der Auferstehung werden die ja nie nur wieder zum Leben erweckt, damit Allah Azza wa Jalla zwischen ihnen richtet, wenn ein Tier dem anderen Tier einen Unrecht angetan hat, zum Beispiel einen Stoß oder irgendwas weggenommen hat, dann wird zwischen ihnen gerichtet. Und was wird danach mit ihnen passieren? Allah wird zu ihnen sagen, und werdet wie der Erde. So wie er das Allah sagt im Koran. Deswegen werden sich dann am Tage der Auferstehung die Ungläubigen, die Kuffar, die werden sich wünschen, wie Tiere zu sein. Wie Allah das sagt in Surat Naba. Dass die Tiere dann sagen, ja, leitani kuntu turaba, oh wehe mir, wäre ich doch nur Erde, wäre ich doch so, nur so wie die Tiere, dass ich wieder zur Erde werde und khalas. Weil die wissen, was die erwartet. Was sagte Abu Bakr dann, als er diesen Vogel sah und er erinnerte sich? Er sagte, wäre ich doch nur so wie er. Er hat Angst vor Allah Azza wa Jalla gehabt. Obwohl er das Freiticket schon hatte. Er hatte Angst vor Allah Azza wa Jalla, vor der Strafe Allahs. Hassan al-Basri radiallahu anhu, einer der größten Gelehrten und der größten Ubbadah, die am meisten die sehr, sehr viel Gottesdienste machten, von den Tabi'in, weinte sehr, sehr viel. Der pflegte immer viel zu weinen. Und dann fragte man ihn, warum? Warum weinst du so viel? Er sagte, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass mich Allah in das Feuer... Er sagte, ich habe Angst, dass mich Allah Azza wa Jal ins Feuer reinwirft und mich nicht beachtet. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Anfal, Surah 8, die Gläubigen, wer sind die Gläubigen? Allah bezeichnet oder Allah berichtet uns die Eigenschaften von den Gläubigen. Was machen die? Wie sind die? Allah sagt, die Gläubigen sind diejenigen, die, wenn sie wenn bei ihnen Allah erwähnt wird, ihre Herzen beben. Ihre Herzen beben, wenn sie über Allah hören. Und wenn sie von seinen Versen hören, von seinen Zeichen hören, und wenn seine Ayat, seine Verse, vorgetragen werden, steigt ihr Iman. Allah sagt das in Surat Al-Anfal. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ihre Herzen beben. Aber unsere Herzen sind hart geworden. Wir hören vielleicht über den ganzen Koran im Ramadan und keine Träne kommt, keine Furcht vor Allah Azza wa Jal. Aber die Zeichen der Gläubigen, die sind so, dass ihre Herzen beben, wenn sie über Allah Azza wa Jal hören. Und dass wenn sie Ayat vom Koran hören, dass sie die Ayat, die Verse vom Koran hören, dass ihr Iman steigt. Und sie vertrauen auf Allah Azza wa Jal. Einer der Salaf, radiallahu anhu, der ersten Generationen, immer wenn er den Adhan hörte, er wurde gelb und blass im Gesicht. Und die anderen sagen zu ihm, was ist mit dir los? Jedes Mal, du wirst so blass und so. Was passiert mit dir? Dann hat er zu ihm gesagt, wisst ihr nicht, vor wem ich gleich stehen werde? Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah ibn Mas'ud, der große Gelehrte der Sahaba, der große Gelehrte über den Koran. Einmal sagte der Prophet zu ihm, Abdullah, lies mir etwas vom Koran vor. Was sagt er? Abdullah sagte, ich soll dir den Koran vorlesen und zu dir wurde er herabgesandt, o Gesandter Allahs. Prophet sagte, ich möchte ihn einmal von jemand anders hören, nicht nur immer von mir. Ich möchte ihn von jemand anders hören. Und dann hat er gelesen und gelesen und dann kam da eine Ayah, ein Vers und der Prophet fing an zu weinen. Der sagte, das reicht, das reicht. Und fing an zu weinen. Schaut, wie das Herz des Propheten war. Der Prophet hat immer Koran gelesen und geweint und hat eine ganze Nacht gebetet mit einer Ayah und die Ayah wiederholt und geweint. Und Aisha radiallahu anhu sagte er nie. Über diesen Hadith hat er den berichtet. Wallahu alam, ich habe das, glaube ich, jetzt hier doch nicht aufgeschrieben. Nee. Allahu alam, ich glaube, das war Aisha radiallahu anhu, aber ich bin mir sicher, nicht sicher. Diese Ayah war, wenn du sie bestraft, O Allah, yani Allah sagt im Koran in dieser Ayah, wenn du sie bestrafst, yani deine Diener, so sind es deine Diener, deine Menschen. Aber wenn du ihnen vergibst, so bist du der Erhabene, der Allweise. Und hat diese Ayah rezitiert. Warum? Weil er hatte Angst um seine Umma. Er hatte Angst um uns, dass wir ins Feuer kommen. Aisha radiallahu anha sagte, sie hörte den Prophet sallallahu alaihi wasallam viel weinen. Wenn er im Sujud war, er weinte und weinte. Und sie hörte ihn sagen, Ummati, Ummati. Er weinte für uns, er weinte um uns. Er hatte Angst. Aber weint einer von uns, wenn er beleidigt wird? Oder wenn man über ihn singt? Und wenn man ihn malt und ihn auslacht und beleidigt? Weint einer dafür? Brennt einer von einem von uns? Und ich bin an erster Stelle, an den das adressiert ist. Weint einer von uns oder sein Herz kocht vor Wut für den Propheten sallam? Und er hatte Angst um uns. Er hat so viel geweint und immer gesagt, Ummati, Ummati, meine Gemeinschaft. Ali ibn al-Fudayl, radiallahu anhu, rahmatullah alayh, einer der großen Tabi'in. Das war al-Fudayl und sein Sohn war Ali. Ali, rahmatullah alayh. Und er hat auch sehr, sehr viel geweint. Er hat sehr, sehr viel geweint bei allen Gottesdiensten. Und hat er Allah gefürchtet und hat viel geweint. Und wenn er im Gebet stand, ist er so oft in Ohnmacht gefallen. Er hört Ayats über das Paradies und fällt in Ohnmacht. Er hört Ayats über die Hölle und fällt in Ohnmacht. Und hatte Angst vor Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sagt in einem Vers ungefähr auf Deutsch, an jenem Tag, am Tag der Auferstehung, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt werden. Werdet ihr vorgeführt und nichts wird im Geheimen bleiben. Alles wird offenkundig, jede kleine und große Tat. Umar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu wa rahmatullahi alayhi, der fünfte Kalif. Er war nicht der fünfte Kalif nach der Reihenfolge, aber er wird so genannt wegen seiner Gerechtigkeit und seinem Iman, dass er so stark war und so gerecht war. Er weinte sehr, sehr viel und er weinte einmal mit seiner ganzen Familie. Die ganze Nacht haben die geweint, bis zum Morgen. Man fragte ihn, warum? Was ist los? Er sagte, ich habe die Ayah gelesen, ein Teil von ihnen wird ins Paradies. Ein Teil wird ins Paradies geworfen und ein Teil wird in die Hölle geworfen. Nur diese Ayah. Und er hat die rezitiert und hatte Angst. Er sagte, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ob zu denen oder zu denen. Und hat sich die ganze Nacht hat er geweint und darüber Gedanken gemacht. Zu wem gehöre ich? Zu dieser Partei oder zu dieser Partei? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Seine Frau Fatima, rahmatullah alayha, sagte, er konnte nie nachts zu Hause ruhig schlafen. Er hat geschlafen, er hat sich hingelegt und hat sich gewendet auf eine Seite, auf die andere Seite, ist aufgestanden und hat gebetet und hat geweint und ist in Ohnmacht gefallen und hat Waschungen gemacht und ist gekommen und hat sich hingelegt und gewendet. Er hatte so viel Furcht vor Allah Azzawajal, er konnte nicht schlafen. Und das hat er gemacht bis zum Morgen. Bis zum Morgen hat er geweint und sich gewendet und in Ohnmacht gefallen und wieder aufgestanden und gebetet, weil er Furcht hatte vor Allah Azzawajal. Und so haben die ihren Iman stark gemacht mit diesen Gebeten und mit dem Weinen für Allah Azzawajal vor Furcht. Furcht zu haben, und Taten haben sie gemacht. Viele Taten. Und haben sich trotzdem als sie und ihre Taten als gering gesehen. Und wie merkt man denn, wenn von einer Person, wenn der Iman stark, schwach ist? Wie merkst du das? Wie merkt man, dass der Iman schwach ist? Erstmal, wenn du viele Sünden machst. Und wenn du die Sünden als klein siehst. Und du machst Sünden und du sagst, ja, das war eine kleine Sünde. Und das war eine kleine Sünde. Aber das war nicht so schlimm, da gibt es Meinungsverschiedenheit. Und man geht so mit den Sünden um. Und man vergisst, dass große Berge aus kleinen Steinen bestehen. Wie ein Gelehrter früher sagte. Sehe nicht die Sünden als klein, sondern gucke an, wen du ungehorsam bist. Gucke an, wem du ungehorsam leistest, deinem Schöpfer, dem Allmächtigen, dem Großen. Schau darauf und schau nicht auf die Kleine, dass die Sünde klein ist oder groß ist. Der Prophet sagt in einem Hadith, in einer authentischen Überlieferung, allen wird vergeben, allen Gläubigen natürlich, außer diejenigen, die ihre Sünden offenkundig machen. Die ihre Sünden vor allen Menschen machen. Er macht eine Sünde und er versteckt das noch nicht mal von den Menschen, vor den Augen der Menschen. Und er lädt sozusagen noch dazu ein. Und erklärt ist es auch, dass der Prophet so ungefähr gesagt hat, dass der Mensch, Allah Azza wa Jalla hat ihn bedeckt in der Nacht, als er gesündigt hat, hat er ihn bedeckt und nicht blamiert. Und dann am nächsten Tag, er kommt und prahlt damit. Ja, gestern habe ich ein Weib klar gemacht, gestern war ich in der Disco, gestern habe ich das gemacht, gestern habe ich das geklaut. Und macht er Allah Azza wa Jalla hat ihn bedeckt und dann macht er seine Sünden noch, bringt er in die Öffentlichkeit und macht noch Werbung dafür. Nur diesen wird nicht vergeben. Wann merkt man das auch? Wenn man faul wird. Faul wird, Ibadah zu machen. Wenn man faul ist. Und das ist ein Zeichen von den Heuchlern. Ein Zeichen von den Heuchlern ist, dass man faul ist. Dass man, wenn man zum Gebet kommen will. Wie Allah Azza wa Jalla das gesagt hat im Koran. Über die Munafiqin, über die Heuchler und die Eigenschaften der Heuchler. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Und wenn sie zum Gebet kommen, stehen sie so faul und so, kein Bock auf, so stehen sie auf zum Gebet. Zum Gottesdienst allgemein. Aber Allah nimmt das als Beispiel mit dem Gebet. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, stehen sie faul und träge auf. يُرَاءُونَ النَّاسِ. Die wollen nur gesehen werden von den Menschen. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Und sie erwähnen Allah nur ganz wenig. Auch ein Zeichen von denen. Sie erwähnen Allah nur ganz wenig. Wenn du merkst, dass du früher immer darauf aufgepasst hast, dass du in der ersten Reihe betest, auf einmal sagst du, ach egal, zweite Reihe ist auch gut. Und irgendwann dritte Reihe. Und irgendwann sagst du, Hauptsache ich bete in der Moschee. Dann weißt du, dass dein Iman immer schwächer und schwächer wird. Das sind ja nicht die Zeichen dafür. Dass du weniger Dhikr machst, du liest weniger Koran, du machst weniger gute Taten. Das sind die Zeichen dafür, dass dein Iman schwächer wird. Spätestens da muss man aufwachen und sagen, hey, warum? Weil der Shaitan. Warum muss man dann aufpassen, dann gerade in dem Moment? Weil der Shaitan, der bringt dich nicht zum Kufr. Von heute, von jetzt auf gleich, in einem Schlag. Gibt es manchmal, aber der Shaitan, seine Tricks sind, dass er dich Schritt für Schritt dem Unglauben und dem Zorn Allahs Schritt für Schritt bringt. Wie Allah das im Koran auch sagt. Er sagte zu uns nicht im Koran, Allah hat uns nicht gesagt, und folgt nicht dem Satan. Er sagte, folgt nicht den Schritten von Satan. Den Schritten und den Fußstapfen von Satan. Weil er bringt euch Stück für Stück. Keiner wird von heute auf morgen direkt eine Heroinspritze nehmen. Rauchen, trinken, Haschisch und vielleicht eine Pille und dann Allah allem, was es noch so gibt, alles Crack oder Koks. Und dann das Letzte ist dann das Schlimmste, wo du dann machst und dann Khalas. Der Schuss. Der goldene Schuss oder wie die es nennen. Ja? Das sind die Tricks von Shaitan. Und auch den Muslimen, den Gläubigen, von seinem starken Iman runterzubringen oder den komplett rauszuholen, so macht er das mit kleinen Schritten. Deswegen sagt Allah im Koran, لا تتبعوا خطوات الشيطان, folgt nicht den Fußstapfen von Satan und den Schritten von Satan, weil er bringt euch Stück für Stück. Und das, das merkt man somit. Du merkst das, wenn du hast ja nie viel Ibadah gemacht, auf einmal wird es weniger. Du hast ja nie wenig gesündigt, jetzt machst du mehr. Du hast ja nie aufgepasst, dass du die Sachen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt und die ja nie so nicht ganz klar sind, früher hast du dich gefürchtet, hast sie nicht gemacht, auf einmal macht man sie, etc. Wenn man die Sunna-Gebete verrichtet hat, auf einmal fängt man an, nachlässig zu werden. Ja, die Pflicht ist wichtig. Die Pflicht, wenn ich die mache, ist gut. Ja, so merkt man das. Auch ein Zeichen, wenn man nicht das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, ist auch ein Zeichen davon. Warum? Weil Allah also im Koran gesagt hat, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Ihr wart die beste Gemeinschaft, die für die Menschen herausgekommen ist. Aber was war ihre Zeichen? Ihre Zeichen waren oder sind, dass sie das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ oder وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ und dass ihr an Allah glaubt. Das sind die Zeichen von denen. Wenn du auch anfängst, das ist sein Bier, ob der was macht oder nicht, er weiß schon die Wahrheit, die haben schon eine CD bekommen, ich habe denen schon mal gesagt, die sollen beten und dann Khalas. Wenn man dann aufhört, das sind die Zeichen dafür, dass ein Iman schwächer wird. Wenn man dann merkt, der Iman wird schwächer und schwächer und man macht weniger und weniger, wo kann man dann angelangen? Dann kann man da angelangen, wo Allah Azza wa Jalla über die Menschen geredet hat im Koran, dass er gesagt hat in Surat al-Kahf, ungefähr in der deutschen Übersetzung ungefähr, soll ich euch über die erzählen, über diejenigen, über diese Menschen, diese Gruppe von Menschen erzählen, die ja nie die verlorensten Taten haben, ja nie die Taten, die richtig daneben sind. Ihre Taten sind richtig, ja nie verloren. Diejenigen, die irre gegangen sind, aber sie selbst glauben, sie tun Gutes. Ja, das sind ja nie die Menschen. Warum? Weil du lässt dein Iman schwächer und schwächer und schwächer werden und du machst weniger und weniger und irgendwann bist du bei Null. Irgendwann kommst du dann zu dem Punkt. Und Allah sagt in einem anderen Vers ungefähr auf Deutsch, und bei Allah fing dann das an, woran sie nicht gedacht haben. Dann fing das Üble an. Weil sie ja nie, sich ja nie auf diese, auf eine, ihr Iman ging so runter und die haben sich nicht darum gekümmert, die haben sich nicht darum bewegt, ihren Iman wieder stärker zu machen. Und dann fragt man natürlich, okay, wie mache ich meinen Iman stark? Den Iman macht man stark, natürlich, indem man sich erstmal Gedanken macht, dass das Leben ganz kurz ist. Denn du hast, wie der Prophet in einem Hadith gesagt, in einer authentischen Überlieferung, zwei Gaben oder Gnaden, die Allah den Menschen gegeben hat, wo die Menschen ja diese Gabe oder Gnade oder Barmherzigkeit nicht den richtigen Wert geben. Welche sind das? Gesundheit und Zeit. Du hast ja eine Zeit und keiner weiß von uns, wann der Todesengel ihn besuchen wird. Deswegen wissen wir nicht, wie viele Taten wir noch machen können. Deswegen muss man versuchen, gute Taten zu machen. Weil mit den guten Taten, damit steigt der Iman. Der Iman von einem Gläubigen, der steigt mit den guten Taten. Und mit den Pflichten, die man macht. Besonders mit den Pflichten, mit den Säulen als erstes des Islam und dann danach mit den normalen Pflichten, die man hat. Bezogen auf das Gebet, auf das Fasten, auf die Güte der Eltern, auf alle. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man machen muss oder machen sollte. Und dann natürlich danach mit den freiwilligen Taten. Und Abu Huraira radiallahu anhu, er weinte beim Sterben. Abu Huraira, der die meisten Hadith überliefert hat, über 5000 Hadith hat er überliefert. Und er war einer der besten Sahaba, ein sehr, sehr großer Sahabi. Er weinte und dann hat man ihn gefragt, warum weinst du, O Abu Huraira? Warum weinst du? Dann hat er gesagt, hast du Angst, was ist los mit dir? Dann sagte er, was sagte er? Ich habe eine lange Reise vor mir. Eine lange Reise und ganz wenig Proviant. Guck mal, angeklagt haben, dass sie zu wenige Taten gemacht haben, dass sie zu wenig gemacht haben. Was sollen wir dann gerade sagen? Was sollen wir erst sagen dann? Wir haben ja nicht so viel gemacht und gelernt und gelehrt und gekämpft und geopfert für den Propheten, für den Islam und am Ende, die sehen sich so als gering. Und einer von uns, subhanallah, macht vielleicht zwei, drei kleine gute Taten und dann denkt er, ich bin der beste Moslem hier auf der Erde. Ich bin gottesfürchtig. Er weinte. Und dann sagte er, nachdem er gefragt wurde, warum weinst du, sagte er, eine lange Reise habe ich vor mir. 50.000 Jahre werden man stehen vor Allah Azza wa Jalla. Um auf die Abrechnung zu warten nur. 50.000 Jahre. Durstig und die Sonne ist nah. Und dann bist du noch nicht angelangt. Dann fängt erst der Hisab an. Die Abrechnung. Eine lange Reise und wenig Taten, wenig Proviant. Darum weint er, weil er wenig Proviant, wenig vorbereitet hat. Und das sagt Abu Huraira radiallahu anhu. Und er sagte, und wenig Vertrauen auf Allah. Und sie hatten viel Vertrauen auf Allah, subhanallah. Und Angst vor der Brücke. Die Brücke, wo jeder Muslim und jeder Mensch, jeder von den Menschen, von den Dschinn, wird über diese Brücke gehen müssen. Und unter dir ist nur Feuer. Und er sagt, und ich habe Angst, von der Brücke runterzufallen. Allah sagt über die Menschen beim Sterben, die ihren Iman nicht stärken, was werden die machen? Was werden sie sich wünschen an dem Tag? Sagen, Rabbi irji'un, oh Allah, lass mich zurück. Rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ich werde bestimmt Gutes tun in den Sachen, die ich unterlassen habe. Ich werde Gutes tun, ich werde das nicht mehr machen. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Der Prophet sallam sagte, denkt viel nach über den, der alle Genüsse zerstört. Denkt viel nach über den Tod. Und das ist wirklich ein Rat, liebe meine lieben Geschwister, dass ein Rat von mir an erster Stelle für mich selbst und dann an meine Brüder und meine Geschwister gerichtet, yani wirklich eine Sache, womit man den Iman sehr yani stark bekommt und sehr stark machen kann, ist, dass man oft und sich richtige Gedanken macht über den Tod, dass der Tod nah ist. Wie es sein wird beim Tod, beim Sterben, wenn die Seele rausgeht. Dass man sich auch Vorträge darüber anhört und liest. Über den Tod, über das Grab, das Leben im Grab. Und über den Tag der Auferstehung, über die Hölle, über das Paradies, über die Begegnung mit Allah Azza wa Jal. Und diese Gedanken, die machen deinen Iman immer stark. Deswegen müssen wir ja nicht versuchen, alle oft uns an den Tod zu erinnern. Und dass man sich erinnert, dass Allah Azza wa Jal, der Allbarmherzige, der Gnädige, der wird am Tag der Auferstehung so zornig, er wird einen Zorn haben, wie er noch nie zornig davor war. Vor diesem Tag war er noch nie so zornig. Und nach diesem Tag wird er nie wieder so zornig sein, wie an diesem Tag. Und dass man sich an diesen Tag erinnert, an dem Allah Azza wa Jal zornig sein wird. Und man wird alleine vor Allah Azza wa Jal stehen müssen. Umar radiallahu anhu, der sagte, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Rechne mit dir selbst ab, mach eine Rechnung abends. Was habe ich heute an guten Taten gemacht? Was habe ich Schlechtes gemacht? Rechne ab mit euch, bevor mit euch abgerechnet wird. Und wiegt eure Taten, bevor sie gewogen werden, am Tag der Auferstehung. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, O die ihr glaubt, Ya ayyuha alladhina amanu attaqullah, waltanzur nafsum ma qaddamat ligad. O die ihr glaubt, fürchtet Allah. Fürchtet Allah und schaut, was eine Seele für den morgigen Tag vorbereitet hat. Für das Jenseits. Was habt ihr vorbereitet dafür? Wattaqullah und fürchtet Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, in einer authentischen Überlieferung, am Tag der Auferstehung kommen, werden viele Menschen kommen. Diese Menschen werden mit vielen und großen Taten kommen. Viele schöne, große, gute Taten werden sie dabei haben, im Gepäck haben. So groß wie riesige Berge, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Allah wird diese Taten zunichte machen. Vernichten, null, zu Puder machen. Staub werden sie sein. Ein Sahabi, Thauban radiallahu anhu, die haben sich gefürchtet, dass sie vielleicht zu diesen gehören. Da sagt er, ja, o Gesandter Allahs, erkläre uns, wer sind das? Was sind ihre Eigenschaften? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie beten, wie ihr betet. Und sie fasten, wie ihr fastet. Und sie beten in der Nacht, freiwillige Gebete, schwere Gebete in der Nacht, wie ihr betet. Subhanallah, die beten sogar nachts. Aber, was sagte er dann? Aber wenn sie alleine sind, wenn sie keiner sieht, hinter verschlossenen Türen, dann sündigen sie. Und dann sind ihnen die Befehle Allahs egal. Dann yani, kommen die mit vielen Sünden, wenn sie alleine sind, wenn sie keiner sieht. Ali radiallahu anhu, er sagte, ich würde mich freuen, wenn ich wüsste, dass Allah eine Tat von mir akzeptieren würde. Ich würde auf diese eine Tat bauen, auf diese eine Tat, die Allah von mir akzeptiert, würde ich vertrauen. Warum? Weil Allah sagt im Koran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah nimmt die guten Taten an, von wem? Von den Gottesfürchtigen. Und das macht uns auch der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich, der Hadith, der sahih ist, also authentisch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba gesagt hat, an einem Tag, wisst ihr, wer der Muflis ist? Der Muflis. Dann sagen die Sahaba, der Muflis ist derjenige, der keinen Dinar und keinen Dirham hat, also keinen Euro und keinen Cent, der nichts hat, pleite. Das ist der Muflis bei uns, der so bekannt ist. Der Prophet sagte, nein. Er sagte, der Muflis wird derjenige sein, der kommt am Tag der Auferstehung mit vielen Taten, mit Taten wie Berge. Aber, denn er hat gebetet und gefastet. Er wird mit diesen Taten kommen und der Prophet zählte auf, das Gebet und das Fasten und das Kämpfen. Viele gute Taten, aber er hat den einen beleidigt und den anderen beklaut und den anderen über ihn gelästert. Er hat dann die Rechte der Menschen genommen und war schlecht zu den anderen Menschen und er hat ihre Rechte genommen. Und dann, am Tag der Auferstehung, Allah sagt ja nie, dass an dem Tag, la zulma al-yawm, es gibt keine Ungerechtigkeit an diesem Tag. An diesem Tag wird ja nie alles, Allah wird richten zwischen allen Menschen und zwischen kleinen oder auch bei den kleinsten Sachen, die man sich hätte vorstellen können, wird er richten. Und dann werden die Menschen kommen und die wollen alle ihre Rechte zurückhaben. Du hast ihn beleidigt, du hast ihn beklaut, du hast über ihn schlecht geredet hinter seinem Rücken. Und an dem Tag wird es keine Euros mehr geben und Dollar. Dann wird es nur gute Taten, schlechte Taten geben. Das ist die Währung am Tag der Auferstehung. Und dann wird Allah Azza wa Jalla den Leuten ihre Rechte zurückgeben. Allah sagt in dem Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah macht ja nicht mal in einer Atomgröße etwas Ungerechtes den Menschen an. An dem Tag wird ja nie hundertprozentige Gerechtigkeit herrschen. Dann werden diese Menschen kommen und wollen ihre Rechte zurückhaben. Und womit wird dieser Diener zahlen, der viel gebetet hat und gefastet hat und gute Taten gemacht hat? Mit seinen Taten, mit seinen Belohnungen, die er hat. Dann wird er jedem im gleichen Maß seine guten Taten, die er gemacht hat, zurückgeben werden. Weil er ihre Rechte genommen hat. Und gibt dem einen zurück und dem anderen zurück und dem anderen zurück. Allahu a'lam, wie viele Hunderte oder Tausende da stehen, die ihre Rechte zurückhaben wollen. Bis irgendwann seine Taten alle ausgegangen sind und er keine gute Tat mehr hat. Und es bleiben noch Leute, die ihre Rechte zurückhaben wollen, weil er hat viel Unrecht getan. Und dann wird Allah Azza wa Jal von ihren Sünden im gleichen Maß, so wie er von ihren Rechten genommen hat, wird im gleichen Maß wird er von ihren Sünden nehmen und auf sein Konto drauf, weil er hat keine guten Taten mehr. Und dann, Prophet sagt, und dann wird er mit seinem Gesicht gezogen und in die Hölle reingeworfen. Und Iyadu Billah. Deswegen soll man aufpassen, dass man gute Taten macht, um sein Iman zu stärken und nicht die Rechte der anderen zu nehmen. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran in Surah Sajda, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. Über die Gläubigen, über die Rechtschaffenen, die ihr Iman stark machen. Wie machen sie Iman stark? تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ. Ihre Seiten trennen sich von den Betten. Die schlafen nachts nicht, die wollen gute Taten machen. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Menschen schlafen, wollen die beten. Weil es von den schönsten Taten ist bei Allah Azza wa Jal. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. Ihre Seiten und ihr Körper, die trennen sich von ihren Betten. Der Prophet Sassim sagte einmal zu den Sahaba, er fand sie vor und sie lachten. Er sagte zu ihnen, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr sehr wenig lachen und sehr viel weinen und auf den Straßen und auf den Bergen laufen und heulen. Aber die Herzen der Sahaba, die waren weich. Die haben alle angefangen zu weinen und hatten Angst und haben sich dann das vorgestellt, was der Prophet dann meint. Hey, man soll aufpassen, dass man nicht zu denen gehört, deren Iman sinkt und sinkt und man achtet nicht darauf. Man ist unachtsam dessen, was mit deinem Iman passiert. Dass er sinkt durch mehr Sünden und Sünden, dass du immer weiter sündigst und dass du nicht dein Iman stärkst. Deswegen sollen wir inshallah versuchen, alle unseren Iman inshallah immer wieder aufzufrischen und jeden Abend und jedes Mal unseren Iman kontrollieren und checken. Wie ist mein Iman? Wie sind meine Taten? Sind die so wie gestern und wie letzten Monat? Oder werden sie weniger und weniger? Sollen wir inshallah alle versuchen, unseren Iman zu kontrollieren und zu checken, dass wir inshallah unseren Iman immer wieder erfrischen und erstärken und neue Kraft geben. Und natürlich das alles mit guten Taten, mit Da'wah, mit dem guten Gebeten und das Schlechte und das Üble zu verbieten. Mit Gebeten, mit freiwilligen Gebeten, mit Spenden. Und wir haben jetzt die größte und schönste Möglichkeit vor der Tür. Der Monat des Korans, der Monat der Barmherzigkeit steht vor der Tür, an dem Allah Azza wa Jalla uns seine Gnade und seine Barmherzigkeiten und dass die Tore des Paradies öffnet und seine Arme öffnet, dass wir inshallah versuchen, viele gute Taten zu machen, inshallah. Und jazakumullahu khair, habe ich etwas Gutes gesagt, so war es nur von Allah alleine. Habe ich etwas Schlechtes oder einen Fehler gemacht oder etwas Schlechtes gesagt, so war das nur von mir und vom Shaitan. Mubarakallahu fikum, und möge Allah uns und euch alle segnen und uns allen vergeben. Jazakumullahu khair, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.